Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hervorragend. Dann herzlich willkommen zum Regio Mumble am 6.1.2014. Also zum ersten Regio Mumble 2014. Genau. Eigentlich ist das Regio Mumble immer am 5. des Monats. Aber gestern habe ich aus Gründen kein Regio Mumble gemacht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich da jetzt von dem üblichen Turnus abgewichen bin. Aber da war dieser BPT. Und ihr wart bestimmt auch müde nach dem BPT. Ich war es jedenfalls. Ich war schon auf dem BPT müde, ehrlich gesagt. Ich auch. Aus Gründen? Aus welchen Gründen? Nee, auf jeden Fall. Ja, ich war auch auf dem BPT müde, zumindest am zweiten Tag. Und genau, normalerweise im Regio Mumble hatten wir immer das Schema, dass wir eine Protokollvorlage haben, wo jeder Kreis drin steht und dann ja erzählt, wie viele aktive Leute da sind, wann Stammtische sind und was sie aktuell machen und welche Hilfestellungen sie gebrauchen können. Allerdings, wie gesagt, hatten wir so in den letzten paar Regio Mumbles, so in den letzten zwei, drei, danach, eigentlich immer so nach dem Regio Mumble, so die Frage, jo, und was bleibt das? Was bleibt jetzt davon übrig? Und deshalb möchte ich heute eigentlich so das Regio Mumble dazu nutzen, mal zu überlegen mit euch, kann man das anders gestalten? Wollen wir das überhaupt anders gestalten? Ich bin da ja offen. Wollen wir es vielleicht offener gestalten und nicht mehr in dieser starren Form, wie es bisher war, dass es allen mehr nützt? Weil bis jetzt war es eigentlich immer nur so, ja, die Information in den Raum gestellt und entweder man macht was draus oder eben nicht. Und ich hatte das Gefühl, meistens eher nicht. Jo, wie sieht ihr das? Vielleicht fange ich mal an. Also ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr an einem Regio Mumble teilgenommen, mehrere Monate nicht mehr. Früher ein paar Mal. Ich fand das für mich auch ziemlich nutzlos. Das Problem ist einfach, das war damals eine ziemlich große Veranstaltung. Da waren zum Teil 20, 30 Teilnehmer. Die haben halt gewartet, bis sie dran waren und haben aber eigentlich nur dem Vorstand berichtet, was halt Neues für Stammtische veranstaltet, nützt mir halt überhaupt nichts. Das hilft mir nicht weiter. Ganz, ganz selten, dass halt einer mal ein Problem hat, da, wo ich dann sage, ja, ich auch. Und generell, ich meine, das hat man halt oft in so Meetings, wenn halt die Führung mit jedem Einzelnen eigentlich sprechen würde, wäre es halt besser, weil jeweils die anderen 30 das kein Stück interessiert, was halt in dem jeweils anderen Kaff passiert. Das zum einen. Zum anderen sollte ja auch das den Aspekt haben, dass dann die Kreise, Regionen sagen könnten, was sie gerne für eine Hilfestellung hätten. Und hier aus Aachen erzählen wir im Wesentlichen seit zwei Jahren dasselbe, nämlich dass wir Überblick hätten gerne über unsere Finanzen im VKV. Und das passiert seit zwei Jahren nicht, sodass es natürlich auch aus diesem Aspekt für uns reine Zeitverschwendung ist. Ja, also die Übersicht über die Finanzen im VKV kann man ja ganz einfach kriegen, indem man in die Schatzmeister-Sprechstunde geht, wo Steffi tatsächlich einem das sagen kann, was auch regelmäßig ja passiert. Ja, hatten wir x-mal, ist komplett falsch. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, aber ich habe da drauf zum Beispiel, da hat Steffi dann die Informationen. Das ist genau so eine Sache. Da habe ich gar keinen in dem Sinne Zugriff, weil sie natürlich die Sachen, die Konten verbucht und so und nicht ich, weil sie ist Schatzmeisterin und nicht ich. Ja, das ist schon klar. Also ich meine, dass du jetzt damit nichts zu tun hast, aber die Sache ist halt einfach nur so, wir berichten von unseren Problemen, wie gesagt, zwei Jahre lang, jetzt ohne Scheiß, es sind tatsächlich zwei Jahre und es passiert halt einfach nichts und das mag Gründe haben, wie auch immer, aber dann gibt es natürlich für uns auch keinen Sinn, das beim Regio Mumble zu berichten, wenn es ja offensichtlich keinen Effekt hat. Ja, weil das Regio Mumble dafür dann der falsche Ort ist, tatsächlich. Beziehungsweise, du berichtest mir das Problem und ich sage dir, die Lösung für dieses Problem ist in die Schatzmeister-Sprechstunde, dort ist die Schatzmeisterin und die sagt dir das. Also, Beziehungsweise, das ist das Einzige, wie ich jetzt zum Beispiel mit so einem Problem weiterhelfen kann. Ne? Also das ist dann in dem Sinne dann die Lösung jetzt, die ich dir hier anbieten kann. Letztendlich, klar, ich weiß, was du meinst. dass ich dir da jetzt hier vor Ort keine befriedigende Lösung für bieten kann. In Form von, ich sag dir jetzt auf Heller und Cent, welches VKV-Budget ihr habt. Nee, darum ist dann geht's letztendlich, ja auch nicht. Ne? Ja, ja, nee, ich weiß, genau. Genau das ist der Punkt. Ich meine, du kannst ja nichts hier direkt lösen. Du kannst, klar, du nimmst ja im Prinzip jedes Problem, jede Anfrage ja nur mit und das muss halt später irgendwie passieren. Das ist ja jetzt unabhängig von diesem konkreten Fall. Aber trotzdem, wenn man halt ein Problem hat und dieses Sagen und Weitertragen und Lösen funktioniert halt einfach nicht, dann lasse ich es halt irgendwann sein. Jetzt, wie gesagt, unabhängig von dem konkreten Problem. Es ist ja nicht so, dass man keine Probleme lösen kann. Oder zumindest kann ich dir hier die Informationen weitergeben, wie du das Problem lösen kannst. Ne? Also was ich jetzt abgesehen von diesem speziellen Problem aber auch heraushöre, ist, dass es halt, wie es bisher gelaufen ist, vielleicht nicht so ganz befriedigend ist. Also Frau Meier hat dieses Prinzip ja auch nur übernommen vom vorherigen Vorstand. Und also mir gefällt es auch nicht, weil mich interessiert zum Beispiel nicht, wie häufig irgendjemand einen Infostand macht. Mich würde dann eher interessieren, weil ich das jetzt gerade in Neuss mitbekommen habe, wenn jemand besonders gute Ideen für einen Infostand hat eine PM geschrieben hat zu irgendeinem Thema, was mal richtig gut in der Presse aufgenommen worden ist, solche Sachen. Ich glaube, das Problem liegt einfach in der Struktur. Die Idee, wie es mal gegründet wurde, war wichtig und gut. Die war nämlich da, dass es eine stärkere Vernetzung zwischen den verschiedenen Gruppierungen, Kreisverbänden, VKVs und was es noch alles gab und gibt, dabei haben, dass die Leute sich anfangen, über die Stadtgrenzen hinaus zu vernetzen. Das ist aber mittlerweile zumindest in der Partei schon mal in NRW schon mal ein gutes Stück besser geworden. Ist immer noch nicht perfekt, aber wir sind auch zu groß und zu viele geworden, um dass eine Vernetzung über das komplette Gebiet bei allen Dingen Sinn macht. Das machte natürlich Sinn, um zu gucken, gibt's jetzt irgendwo einen neuen Bereich und tut sich da was und wie kann man denen helfen? Aber da ist, glaube ich, der Vorstand direkter gefragt, die Leute sollen sich dann direkter dran wenden. Ich glaube, hier sind da wirklich neue Ideen austauschen und so, und da müsste man eine neue Form für finden. Genau. Also ich war ja früher auch schon so als Nicht-Vorstand bei Regiomammel dabei. Und es ist halt wirklich, wenn du erstmal, also ich habe ja immerhin dann irgendwann das Rotationsprinzip eingeführt, dass dann nach Regierungsbezirken immer rotiert wird, dass nicht immer Warendorf ganz am Ende ist. Und die dann 3 Stunden warten müssen, sondern dass jeder mal relativ weit vorne kommt oder in der Mitte oder hinten. Weil wenn du jedes Mal dann 3 Stunden warten musst, bis du dran bist, dann sagst du 2 Minuten was und dann ist es vorbei, ist das halt auch relativ unbefriedigend. Ja, aber das Problem ist ja nicht, dass du 3 Stunden warten musst. Das Problem ist, dass die 3 Stunden für dich uninteressant sind, was die anderen erzählen. Ja gut, das lässt sich, wenn es jetzt einfach nur um Informationsweitergabe ist, geht, dann, oder wenn halt in der Form, wie es jetzt ist, beibehalten werden soll, dann kannst du das nicht vermeiden. Ja, ist halt immer die Frage, welche Informationen auch wirklich für alle interessant sind. Also ich hatte halt immer so den Eindruck, dass es größtenteils eine Aufzählung von, wir haben irgendwie 3 Stammtische und 4 Infotische gemacht und wir haben dies und wir haben jenes, was so in der Masse durch alle entsprechenden Gruppierungen und Kreise hindurch doch ermüdend war, vor allem wenn sich das ja häufig dann über mehrere Stunden hinzog. Und dazwischen dann waren dann mal so ein paar interessante Bits, so hier eine gute Idee, die jemand gehabt hat, wo man sagt, oh ja, das kann man mal aufgreifen, oder hier mal eine konkrete Frage, Hilfestellung, wo man sagt, oh ja, wir haben irgendwie ein ähnliches Problem. Aber ich sag mal so, diese rein statistische Aufzählung von was weiß ich nicht, so und so viel von dem und so und so viel von dem, die ist, glaube ich, ziemlich uninteressant für alle anderen. Ich kann mal 2 Ideen in den Raum werfen, wie ich glaube, dass es funktionieren könnte, rein theoretisch, wenn es gewünscht ist. Ja, ich glaube, der Bernd hat gerade schon hier immer Wortmeldung geschrien und der Gebe auch. Aber ihr dürft auch einfach sowas sagen. Die anderen sagen auch einfach sowas. Nö, lass du den Dodi mal, wenn der gerade einen interessanten Vorschlag hat, dann stelle ich mich hinten ein. Okay. Ja, aber interessant ist, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die ganze Sache ist ja die Vernetzung, die strukturelle Vernetzung macht natürlich A Sinn für immer benachbarte Kreise oder Bereiche, ne? Weil mit denen kann man auch ganz aktuell mal was zusammen organisieren und machen. Da macht natürlich eine stärkere Vernetzung eigentlich viel, viel mehr Sinn. Und eigentlich müsste man das sozusagen irgendwie versuchen, auf eine Art aufzusplitten, dass also bestimmte Bereiche sich treffen. Und die Informationen, die wichtigen Informationen müssen dann weitergeleitet werden zum weiteren Struktur, also zu den anderen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich einfach jeder Bereich in sich trifft, jeder Regierungsbezirk, was weiß ich nicht, wie man es aufteilen will. Dabei hat man natürlich am Rand die Ausfransungsprobleme, dass die Leute, die am Rand zum anderen Regierungsbezirk wird, dann natürlich trotzdem überlegen können, ob sie nicht in beiden sogar mal reinschnuppern. Was aber wichtig wäre, wäre die Verknüpfung dieser Geschichte. Praktisch wäre es, wenn es da einen gäbe, der sich immer darum kümmert und die sich dann untereinander austauschen. Erfahrungsgemäß wird sowas nicht funktionieren. Also würde so eine Aufgabe wahrscheinlich wieder mal bei entweder beim Beauftragten oder bei jemandem vom Vorstand hängen bleiben, der sich dann sozusagen bei all diesen kleinen Regio-Mumbles einklinken müsste und die Brocken, die für die anderen wichtig sind, dann jeweils in die anderen rüberträgt. Ja, also es gibt ja schon, Entschuldigung, so Sachen wie Vernetzung Rheinland und so ein Ruhrgebietsstammtisch, das sind ja auch schon so Vernetzungen, Sachen, die funktionieren regional. Ja, da kommt es genau, ja, klar. Genau, ist dann halt nicht einheitlich, weil die einen machen so, die anderen machen so, aber grundsätzlich ist das natürlich sehr, sehr befürwortenswert. So. Ich glaube, da springe ich direkt mal rein. Beauftragung und so ein Kram finde ich immer ehrlich gesagt ein bisschen stupide, ehrlich gesagt, weil wenn ich mich vernetzen will, also wenn ich wissen will, was die Jungs und Mädels im Umkreis so machen, dann gehe ich da im Normalfall hin oder klinke mich eben in deren Mumble-Sitzungen ein. Dafür brauche ich keine Beauftragung, das kann man auch problemlos so machen. Der Vorteil, den ich an dieser Veranstaltung sehe, ist, mir wird es nicht gelingen, rauszukriegen, wann jeder wo wie sein Mumble-Treffen macht und dahin fahren, so wie ich das früher im Wahlkampf gemacht habe, geht irgendwann auch nicht mehr, weil Sprit und Zeit und überhaupt. Und genau da sehe ich eigentlich den Sinn hier drin. Spieles Aufzählen ist sicherlich ziemlich sinnlos, aber eben, wenn man irgendwas macht, was ein bisschen von der Norm abweicht oder irgendwo eine Erfahrung gesammelt hat, die sollte man weitertragen. Wer jetzt den wievielsten und wie größten Stammtisch hatte, ist dann nun wirklich egal. Was wollte denn der Bernd gerade sagen? Also ich würde gerne aus formellen Gründen erstmal allen Anwesenden hier ein fröhliches, erfolgreiches, vor allen Dingen auch politisch erfolgreiches neues Jahr wünschen. Zumindest mal den Leuten, denen ich das noch nicht persönlich so wünschen konnte. Ja. Es sei damit erledigt. Also, dieses Regio-Mumble, da haben schon viele Leute viel Richtiges gesagt. Also hat natürlich als erstes mal auch einen Vernetzungsaspekt. Der ist sicherlich wichtig und der ist auch nach wie vor wichtig. Wahrscheinlich ist viel weniger wichtig, was so da geredet wird, aber man hat ja mal miteinander gesprochen. Das halte ich auch für gut und für sinnvoll. Das Regio-Mumble ist für den einzelnen Teilnehmer sicherlich wichtig, weil der natürlich zu Hause bei sich im KV dann erstmal damit stronzen kann, was er in der Woche erstmal alles wieder geleistet hat. Nämlich, dass er zum Beispiel bei Regio-Mammeln teilgenommen hat. Und das führt sich ja fort, bei irgendwelchen AVs kann man sich das alles mal ordentlich auf den Zettel heften, dass man bei 25 Regio-Mammels erzählt hat, man hat 3 Stammtische gemacht. Ob das sinnvoll ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich möchte den Ball da natürlich auch ein bisschen an die Moderation hinspielen. Es obliegt dann natürlich sagen wir, der Gesprächsleitung auch ein weites Stück, Sachen, die sagen wir mal nicht erkenntnisgewinnend sind, halt eben entsprechend auszublenden. Ja, das war ja aber in der bisherigen straffen Gliederung im Grunde gar nicht möglich. Ja, dann kann man ja mal damit anfangen. Deswegen reden wir ja gerade. Gliederung nicht zwingend im Widerspruch. Also man kann ja durchaus immer noch die Gliederung machen, aber das eben so weit eindampfen, dass man sich einfach die Liste schreibt, wenn er was zu sagen hat. Und die statistischen Werte, mal ehrlich, wenn man die unbedingt haben will, dann zum Protokoll, aber mehr braucht man davon doch wirklich nicht. Konzept war ja auch eigentlich, jeder seine Werte dort einträgt, was dann auch nicht immer klappt. Ja. Ja, eben, also mir war halt auch nicht klar, ob mit den Werten irgendwas passiert. Also eventuell kriegst du dann halt raus, dass der eine Kreis seine Stammtische wöchentlich in der anderen macht, aber na und, weiß es halt. Daraus folgt nichts. Nö, doch, doch schon. Also das, wie gesagt, ursprünglich, als das Regio Mumble mal ins Leben gerufen war, gab es, glaube ich, noch weniger Piraten, als es jetzt gibt. Einerseits, so dass man dann auch die Information hatte, ah, jo, im Nachbarkreis, dann Stammtisch, dann gehe ich doch nochmal dahin und vernetze mich. Also das ist ja schon eine Information, die dann gut ist und die dann auch sinnvoll sein kann. Ja, aber Maja, das wird doch nur dann Ja, sinnvoll, genau. Ich weiß. das wird doch nur dann sinnvoll, wenn wirklich alle Termine draufstehen von allen Kreisen. In dem Augenblick, wo von meinen fünf oder wie viele Nachbarkreisen auch immer, drei oder vier nicht teilnehmen, ist es doch auch alles sinnlos. Ganz genau, das ist das eben. Ja, aber dafür brauche ich doch das Mumble nicht. Das kann ich doch auch ganz normal auf den Wiki, auf den Seiten, der Mailingliste oder sonst irgendwo rauskriegen, problemlos. Genau. Deshalb stelle ich ja heute zur Diskussion, ob das Ganze noch so sinnvoll ist in der Form, wie es ist. Ich sehe den Sinn eben darin, die nicht dokumentiert sind, da zu machen. Wie, hey, das hat bei uns sehr gut funktioniert beim Stammtisch. Wir haben den Infostand, den wir so verleihen können als fertigen Satz mit dem Konzept dahinter. Unsere Krypto-Tage laufen toll, weil wir das geändert haben. So Sachen. Und das wird ja nirgendwo sinnvoll dokumentiert, geschweige denn, also wenn du es überhaupt in der Mailingliste findest, dann sicherlich nicht unter dem Titel-Tipp für Krypto-Partys. Ja, also wäre es ja vielleicht sinnvoll, ich sag mal, die Vorlage, die wir bisher hatten, mal ein bisschen zu überarbeiten und zu schauen, was sollte sinnvollerweise stattdessen vorgetragen, angebracht werden. Ja, dann mache ich mal einen Vorschlag, das ganz radikal zu ändern. Wir könnten das Regio-Mumble auch dafür benutzen, jedes Mal ein anderes Thema anzusprechen, wo dann alle über ihre Erfahrungen berichten, dass du halt einen Monat darüber redest, wo oder wie du am besten Stammtische machst und einen Monat darüber über Infostände und Partys und einen Monat, ob du, was ich was, Schwierigkeiten hattest, eine Mahnwache bei der Polizei anzumelden oder keine Ahnung, also irgendwelche Sachen, die halt, wo Leute von tatsächlichen Erfahrungen berichten, wenn sie irgendwas gemacht haben, was eventuell für die anderen Sinn könnte. Gefällt mir total. Fände ich aber persönlich zu starr, wenn man jetzt das so festschreibt. Also ich würde es dann eher lieber als ein jetzt nicht so fest, thematisch festgeschriebenes Treffen sehen, sondern wo halt jemand, wenn irgendwo was Aktuelles ist, sagt, hier, wir haben gerade aktuell diese und jene Probleme und so haben wir sie gelöst oder hat da irgendjemand einen Lösungsansatz. Als weil sonst ist vielleicht das Problem, ich habe vielleicht aktuell gerade was irgendwie im Infostandbereich, aber Infostand ist gerade nicht Thema, Infostand ist erst wieder in einem halben Jahr Thema, bis dahin habe ich das vergessen und konnten andere nicht nutzen. Ja. Ich sehe es auch problematisch mit der festen Zeit, weil ich kann dir jetzt was darüber sagen, wie unsere Aktion geklappt hat, auf dem Marktplatz eben, warum die in die Medien in die Zeitung gekommen ist und andere nicht. Ich kann dir sagen, warum jetzt sagen, warum die Krypto-Party danach gut funktioniert hat. Das kann ich nächste Woche nicht mehr. Oder eben jetzt wieder mit den Stammtischen war, das ist jetzt gerade irgendwie für mich nicht aktuell. Da kann ich auch nichts Neues zu sagen. Nur wenn jetzt in 2, 3 Monaten dann die Krypto-Party auftaucht, bis dahin habe ich es garantiert wir vergessen. Was man machen kann und was viel Zeit sparen würde, wäre, wenn man aus dem Regio-Mumble tatsächlich auch mit seinen Problemen, die hier adressieren könnte, wenn man irgendein organisatorisches Problem hat oder einen Plan hat und auch du machst die Moderation ganz wunderbar, Maja, aber du kannst die Sachen halt nur weitertragen. Wirklich Antworten geben kannst du halt zu den wenigsten Sachen, weil es einfach nicht dein Fachbereich ist. Also Ja, Generalsekretär aber beispielsweise. dafür haben wir ja dann zum Beispiel Vorstandssprechstunden. Also wenn es jetzt wirklich um Probleme geht, die den Vorstand oder wo der Vorstand angesprochen wird. Also ich Ja, habe aber eine hier hast konkrete du. Frage, falls ich Komm. die kurz stellen kann. Wir haben ein gemeinsames Kommunalwahlprogramm für auf Bundesebene gemacht, oder? Habe ich gehört. Und da wollte ich fragen, ob die vielleicht jemand irgendwie zur Hand hätte. Ja, habe ich. Suche ich gerade den Link raus. Der wurde nämlich getwittert. Kleinen Augenblick. Tue ich dann in den Mumble-Chat, ja? Wunderbar. Vielen Dank. Ja. Um ehrlich zu sein, ich wusste gar nicht, dass Vorstand hierbei ist. Fand ich auch wichtig. Mir ging es darum zu hören, was habt ihr für gute Ideen, was habt ihr Gutes gemacht. Und umgekehrt eben sagen zu können, so, hey, ich habe ein Infostandset mit einem Thema, was man leicht verbraten kann, was nur einer abholen muss und ihr habt einen tollen Themeninfostand, der euch ein Bild in der Presse garantiert, quasi. So, aber dafür brauche ich nicht die Maya. Ich kann ja gehen. Nein, Quatsch. Ich habe mal in das Pad, habe ich mal ja die, ich weiß ja nicht, der Geber zum Beispiel ist ja nicht jedes Mal hier, oder ist jetzt das erste Mal hier und andere vielleicht auch, habe ich mal in das Pad ein Muster von dem, weil wie es bisher war, gepostet. Da, wo Bochum steht, weil ich es jetzt einfach aus der Vorlage rauskopiert habe, randommäßig. Ist halt die Frage, ob man das ändern wollte. Du meinst 42, richtig? Genau. Bisherige, sehr schön. Das ist ja das, was bisher geschah, ist die Frage, ob wir es anders machen wollen. Genau. Also ich persönlich vermute einmal, also was ich persönlich am wahrscheinlich auch sinnvollste und interessanteste wäre, ist, wenn es einfach ein Treffen ist, um Ideen auszutauschen und vielleicht mal so Fragen, die jetzt nicht direkt Vorstand betreffen, weil das kann man im Zweifelsfall dann wirklich besser direkt an den Vorstand stellen, aber jetzt so Sachen, wo man vielleicht sagt, vielleicht hat da jemand einen anderen Tipp oder Erfahrung zu. Und das halt, ja, ich sag mal, was heißt formlos, aber nicht so mit, wir fragen jetzt alle Kreise und VOKs irgendwie ab in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich mehr so ein generelles, ja, Gespräch. Hat jemand was? Hat jemand einen Ansatz, Ideen, Vorschläge, irgendwo gut oder schlechte Erfahrungen gemacht? Aber jetzt nicht so unbedingt in so eine Form pressen. Ich glaube, das wäre auf Dauer günstiger. Ja, gefällt mir ganz gut, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt alle 2 Wochen eigentlich Vorstandssprechstunde. Da kann man ja auch Fragen an uns in Anführungszeichen richten. Und meistens wird einem auch dann auch direkt geholfen oder es ist auf jeden Fall einfacher, wenn mehrere Menschen aus dem Vorstand da sind, und nicht nur ich, weil ich habe ja auch immer nur einen Teil der Informationen, nicht? Wie das immer so ist. Deshalb, also ich finde die Idee, dass man entweder zum Beispiel Themenregio-Mumbles macht oder eine allgemeine Redestunde, gut, da muss man gucken, wie man es in eine Form bringt, dass die nicht jeweils bis 0 Uhr oder so geht, weil da eine Moderation dann irgendwann auch echt anstrengend wird, ob man dem eine Form gibt, aber das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, darf ich auch was sagen? Bitte. Ich fand die bisherige Form eben halt deswegen auch schlecht, weil ich habe dann immer einen ganzen Abend gewartet, bis Gelsenkirchen irgendwann dran war und dann habe ich vielleicht gerade verpasst, weil ich dann gerade raus war. Und ansonsten war es ziemlich langweilig, weil jeder hat natürlich da was ins Bett reingeschrieben, das wurde dann letztendlich vorgelesen, dann war derjenige, der gerade dran war, vielleicht auch wieder nicht da, dann wurde er wieder gesucht. Also die bisherige Form, die ist zwar vielleicht informativ für den einen anderen, um mal nachzugucken, was im anderen Kreis ist, aber dann das kann man auch anders machen, als sich dafür 3 Stunden hier hinzusetzen und dann abzuwarten, bis man irgendwann mal dran ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, so wie es ursprünglich gedacht war, war es super. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir Vorstandssprechstunde, dann kann man es da ansprechen und deshalb können wir das hier sicherlich transformieren in eine bessere Form. Haha, genau. Ich wollte nur mal kurz erklären, warum ich gesagt habe, dass ich das mit den Themen vorschlage. Mit der starren Form, das ist natürlich dann ein Stück weit richtig. Also ich mumble halt nicht gerne, wo ich 3 Stunden lang zuhöre, ob zufällig was Spannendes passiert. Ich will praktisch vorher entscheiden können, ob sich heute Abend für mich lohnt, über dieses Thema zu reden. Und wenn es um Kryptopartys geht, und ich interessiere mich halt nicht für Kryptopartys, weil das bei uns jemand organisiert, der das bereits super auf die Kette kriegt, dann nehme ich daran halt einfach nicht teil und hör mir nicht halt 3 Stunden lang an, ob vielleicht zufälligerweise einer doch eine gute Idee hat. Also mir geht es sozusagen um die Erhöhung der Dichte und eigentlich auch um die Verringerung der Teilnehmerzahl, dass Leute, für die das nicht interessant ist, halt nicht die ganze Zeit herumhängen müssen. Dafür kann man ja im Pad Zeitslots reinbauen. Man kann ja Thema 1, 2, 3, 4 haben wir ja da drinnen stehen im Pad und wenn man da die Themen einfügt, kann man ja auch eine gewisse Zeitzuordnung machen und dann kann man sich dann einschalten praktisch. Also ich denke auch, dass man vielleicht, wenn man so ein offenes Gespräch führen möchte, also das Regimumble startet, man in den ersten 10 Minuten oder den ersten 5 Minuten sich einfach auf ein paar Themen für den Abend einigt, was gerade aktuell ist und wo die meisten Interesse haben, dass es jetzt auch gerade besprochen wird. Und dann kann man ja sich wieder auslinken, wenn nichts dabei ist. Ja, finde ich ganz gut. Wir machen es ähnlich auf den Stammtisch, dass wir am Anfang eben eine Themensammlung machen und dann könnte man jetzt hier als Erweiterung, jeder, der was dazu zu sagen hat, also eine Idee dazu hat, macht +1 dahinter, dann kann man grob die Zeit abschätzen und dann eben wirklich den Zeitplan direkt festlegen, ohne dass man sich vorher ewig lang starr darauf festlegen muss und dann nicht weiß, wer kommt. Finde ich auch besser. Also wie gesagt, also so, ich wäre dagegen, so feste Themen, so heute nur Stammtische, heute nur irgendwas, weil das ist mir zu starr. Dann kann man nicht kurzfristig auf irgendwelche Sachen reagieren, die vielleicht gerade reingekommen sind, weil dann eben, wenn es vorher heißt, geht heute um Kryptopartys, diejenigen Leute, die das nicht interessiert, nicht rein sind, aber vielleicht geht es dann doch kurzfristig um Stammtische oder was auch immer und dann sind die Leute nicht da. Aber so ein Stichwort Themensammlung, wenn man anfängt, so zu fangen, wer hätte heute, also welche Themen wären heute beispielsweise dran, wer hätte da was, das würde sicherlich Sinn machen. Es kommt darauf an, wie viele Leute da sind. Ne? Umso mehr Leute da sind, umso besser ist es, wenn man es gliedert. Ne? Umso weniger es da sind, umso flexibler kann man da irgendwie drauf eingehen. Ja, eben. Und man muss ja auch überhaupt erstmal entscheiden, wer soll da sein. Also ich bin jetzt hier aus Aachen und beispielsweise es ging um Krypto-Partys, dann könnte ich halt jemandem sagen, der sich damit beschäftigt, hier, dieses Mal geht es darum, nimm du doch mal dran teil. Es gibt ja bestimmt auch einige KVs, da sind es de facto nur zwei, drei Aktive. Das sind dann sowieso immer dieselben Leute im Regio Mumble. Aber für ein bisschen größere, aktivere Kreise ist es ja eigentlich auch total dämlich, wenn immer dieselbe Person immer dasselbe erzählt und nicht der zu dem Thema was zu sagen hat. Man könnte natürlich die Themen vielleicht irgendwie zwei, drei Tage vorher im Pad sammeln. Dann müsste man halt da mal reingucken. Sag mal, Leute, machen wir heute noch was anderes? Ich hab's ja angekündigt, als lass mal drüber reden, wie wir es besser machen können. Ah, okay. Genau, weil die letzten Regio-Mumbles nicht so befriedigend waren. Ach ja, zur Statistik. Also wenn dem Vorstand das in irgendeiner Weise zuträglich ist, dass ihr da diese Auflistung habt aus den einzelnen Regionen, wie viele Stammtische es gibt und wie viele aktive Piraten oder sonst was, dann kann man das von meiner Seite her auch beibehalten, aber das kann dann auch einfach so einmal im Monat praktisch der Link auf ein Pad gesetzt werden, so tragt mal ein, damit wir Bescheid wissen, aber das braucht nirgendwo verlesen werden. Das finde ich sollte auch wirklich aus dem Regelmumble raus. Also ich möchte mich den Vorrednern schon anschließen, lieber wirklich aktuelle Themen, die irgendwie aufkommen oder Problematiken ansprechen, die jetzt nicht vom Vorstand gelöst werden müssen oder können, eher darüber zu reden, gute Ideen zu hören, das halte ich für sinnvoll. Genau, also vorher war es ja auch schon so, dass ich dann jeweils vorher darum gebeten habe, bitte tragt diese Daten in das Pad ein. Das hat dann mal mehr, mal weniger gut geklappt. Oder wir haben es halt währenddessen eingetragen. Aber grundsätzlich wurde es ja schon gesammelt. Ich weiß nicht, also wir haben da jetzt keine Statistik vom Vorstand drüber geführt, wie viele aktive Piraten es gibt. Aber ich sag mal so, es ist natürlich immer eine allgemeine Tendenz absehbar, wenn viele Kreise schreiben, oh, wird gerade weniger oder oh, wird gerade mehr. Ne? Also ist ja auf jeden Fall, das fand ich schon immer wichtig und interessant, aber tatsächlich muss man das nicht zwingend jeder einzeln sagen. Man könnte das ja auch so machen, dass man das dem aktuellen Protokoll einfach hinten dran hängt mit dem letzten Eintrag und dann muss man halt nur noch aktualisieren oder ergänzen beim nächsten Mal, wenn ein Stammtisch wegfällt oder einer dazukommt zum Beispiel. Bisher haben wir es ja jedes Mal wieder neu reingeschrieben. Das fand ich auch ein bisschen überflüssig. Halte ich für eine gute Idee. Meist ändert ja nicht so viel. Guten Abend. Und wenn du das im Pad unten dranhängend hast und du hast das blank, also blank, es ändert sich was und derjenige, der das weiß, trägt das ein, kann man diese Veränderung ja auch nachvollziehen. Genau, fände ich gut. Also wenn wir einfach im Protokoll-Pad ein Blanko und da kann jeder sich eintragen, fände ich schön. Und das kommt ja dann auch ins Protokoll rein. Oder wird dann halt damit veröffentlicht. Entschuldigung. Und ansonsten, ja, also es bleibt, ich glaube, es ist ja immer noch die Diskussion, wollen wir jetzt das in Zukunft so machen, wir sammeln am Anfang das Regio-Mumble-Themen oder wir legen vorher ein Thema fest. Also es gibt ja auch noch die Option, sozusagen ein paar Tage vorher Themen im Pad zu sammeln. Ja, genau. Da müsste man dann nur halt, müsste ich dann auf die Beteiligung hoffen, ja. Das fände ich auch gut. Also vorher schon, so wenn du praktisch deine Ankündigung machst, hier, 5. ist wieder Regio-Mumble, welche Themen wollt ihr besprechen, dass sich dann sozusagen schon im Pad gesammelt wird und man dann zu Beginn des Regio-Mumbles dann meinetwegen die Reihenfolge festlegt oder was auch immer. So nach dem Motto, so ein bisschen auch nach der Beteiligung, wer ist denn jetzt gerade da und was ist besonders dringend und ja, dass man das dann kurz am Anfang gemeinsam festlegt. Gefällt mir. Finde ich auch schön. Ja. Ich habe mal ein paar Sätze dazu geschrieben. Soll ich das mal eben rüberschicken? Gerne ins Pad. Kommt vom Pad. Ich glaube, du kennst das auch, Maja. Welche meinst du jetzt? Also Struktur oder? Nee, meine Gedanken zu den Regionalpiraten. Oh Gott, ja, weiß ich, habe ich mir das schon durchgeguckt? Ich weiß nicht. Ich packe das aber trotzdem gerne mal ins Pad. Ich sag mal so, wenn jetzt das mit den Regionalpiraten sowieso nochmal neu irgendwie von anderer Seite aufgezogen wird oder professioneller, ist natürlich auch eine sinnvolle Angelegenheit, dann das Regio-Mumble da einzuarbeiten, bin ich aber im Moment noch nicht so in dem Thema drin, wie jetzt tatsächlich da die Planungen sind und ob und wie man das machen möchte. Es gibt einen Termin in Oberhausen am 5.2. und da werde ich das dann, sagen wir mal, offiziell vorstellen, in Anführungsstrichen. Ja, am 5.2. das Regio-Mumble. Das Mangorowitsch-Stammtisch, Entschuldigung. Kannst du den Termin vielleicht hier in unser Pad reinschreiben? Ich habe da mal den Link gesetzt zu deinem Pad in Zeile 47. Klar. Wacko, magst du noch einmal den Pad-Link ins Chat hauen, bitte? Ja. Merci. Das ist jetzt bis jetzt eher auf die Region Ruhrgebiet beschränkt, oder? Wenn ich es jetzt, also jetzt zumindest Städtenamen etc. lese. Ja, aber man könnte das ja auch in andere Regionen übernehmen. Ja, okay. Ja. Ich finde, das führt allerdings an dieser Stelle hier relativ weit. Wann ist jetzt Termin und wo du das nochmal erläuterst oder vorstellst? Am 5.2. in Oberhausen. Die Adresse weiß ich noch nicht. Da bin ich noch in Kontakt mit dem Andro. Es ist dann wieder mitten in der Woche, ne? Also gut, das ist immer. Ja, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, ich weiß, nee, die Ruhrgebietsstammtische sind immer mitten in der Woche und mein Problem ist bei denen zum Beispiel immer, meistens sind sie relativ weit weg und dann abends und ich komme da mit den Öffis nicht hin und zurück schon mal gar nicht. Genau, aber das ist ja bei anderen Regionen dann ganz genauso. Ja, ich finde es dann wichtig, dass sich das Ganze dann auch weitergetragen wird. Und nicht nur dort vor Ort besprochen wird, wenn es denn sich ausbreiten lässt auf andere Regionen. Ich habe da vorne, in Anführungsstrichen, eine Präsentation zu machen. Mal sehen, entweder wird es angenommen oder nicht. Ja, okay. Was ist eigentlich gerade das Thema, nur um da auch mit geistig mitmachen zu können? Das Thema ist, wie können wir das Regio-Mumble attraktiver und effektiver gestalten? Noch attraktiver und effektiver? Genau. Ja, also ich würde gern mal festhalten, was ich bisher jetzt so rauskristallisiert habe. Erstens, wir machen es so, dass ich die Einladung rumschicke mit dem Pad und dort Ideen und Themen gesammelt werden, die dann am Anfang des nächsten, jeweils des Regio-Mumbles, ich sag mal, bewertet werden, also nicht bewertet werden, sondern so die Reihenfolge festgelegt wird, wie sie besprochen werden. Und wir es nicht mehr, also wir dann das ganze Themen bezogen machen, das Regio-Mumble, und nicht Kreise bezogen. Und dass die Kreise, wenn sich bei ihnen wirklich was ändert, in einem dem Pad angehängten Teil dort eintragen können und das dort nachgelesen werden kann. Habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst? Ja. Was wir bisher, genau. Ja, so kommt so hin. Wollen wir das denn so machen oder findet das irgendjemand jetzt so doof, dass er nie wieder dann beim Regio-Mumble teilnehmen würde? Das nicht, aber wir sollten eine Möglichkeit schaffen, dass wir Ansprechpartner mehr oder weniger erzwungen haben aus den einzelnen Kreisen, die zumindest eine regelmäßige Rückmeldung machen, und im Zweifel müssen wir es halt den KVs aufdrücken. Also ich meine jetzt nicht, dass man über Themen diskutiert, sondern dass einfach mal eine Rückmeldung kommt, wie ist aktueller Stand der Lage vor Ort, wo benötigt es Hilfe, wie viele Mitglieder, wie viele interessierte Stammtischbesucher etc. pp. Dass es quasi eine Meldepflicht gibt, obwohl Pflicht natürlich ein blödes Wort ist, aber anders funktioniert es nicht. Puh, Warum willst du das erzwingen, wenn sich keiner melden will? Weil sonst das Regiomammel völlig sinnfrei ist, dann könnten wir uns einfach zum überregionalen Austausch treffen. Da muss es ja kein Regiomammel geben, weil das Regiomammel muss ja ein Ziel haben. Ziellose Diskussionen helfen ja nichts. Das heißt, es braucht ja ein Ziel. Und das Ziel, so habe ich es immer verstanden, vom Regiomammel war die interne Vernetzung, der interne Austausch und das untereinander Hilfestellung leisten. Nur wenn zum Beispiel bei uns aus OWL kaum ein Kreis daran teilnimmt, dann ist das ja ab absurdum geführt. Das bringt ja nichts. Ja, aber jetzt ist ja die Situation so, dass das Regiomammel, so wie es früher gemacht war, halt auch nicht zur allgemeinen Vernetzung gedient hat, sondern zum Bericht an den Vorstand über irgendwelche Statistiken. Das hilft ja dem Kreis in der Nachbargemeinde auch überhaupt nicht. Also ich hatte das ja jetzt so verstanden, dass wir dieses ursprüngliche Modell, wo ja auch ein Ansprechpartner genannt wird und wo so statistische Werte drin sind, immer im Pad angehängt haben, und zwar wie es einmal ausgefüllt worden ist, und wir das dann ergänzen bzw. aktualisieren, da aber nicht großartig drüber gesprochen werden muss. Genau, und dafür muss es einen Verantwortlichen geben. Oder sollte. Ist halt die Frage, ob man es erzwingen kann. Ja, aber jetzt im Ernst, warum denn? Ich meine, was passiert denn, wenn die Information nicht vorliegt oder mal ein halbes Jahr lang nicht vorliegt? Das ist doch total Schnuppe. Das kommt mir jetzt... Sehe ich ganz genauso. Wofür braucht man denn bis hier schließlich, wie viele Aktives da gibt oder wie oft die sich jetzt treffen? Das sehe ich nicht die Nützlichkeit. Also nicht für den Vorstand. Also ich weiß zum Beispiel, da gab es ja mal so eine Mail, das ist schon längere Zeit her, dass irgendwie alle Crews und AGs und AKs irgendwie jetzt Berichte abliefern müssen, weil das ursprünglich in der Satzung steht und die dann halt alle sauer waren, weil wenn du die Berichte schreibst, damit passiert doch genau nichts und das ist doch schließlich Arbeit, die gemacht wird. Das ist dann wiederum die Sache, der wo in der MENT in der AG Struktur NRW darüber diskutiert wird, inwiefern das weiterhin verpflichtend ist. Also meiner Meinung nach ist es wichtig, dass zum Beispiel Ergebnisse, wenn irgendwo in einem AK Kommunal irgendwas gemacht wird, auch festgehalten wird, damit man als Einstieg dann, wenn man irgendwie dazukommt, auch das irgendwo nachlesen kann. Tatsächlich ist das aber das, was dann in der AG-Struktur auch diskutiert wird. Also ich kann es mal aus der Praxis sagen, aus diversen AGs und PGs und so weiter. Wir machen normalerweise ein Protokoll, wo die wichtigsten Sachen drin stehen, aber noch zusätzlichen Bericht irgendwo an Vorstand oder sonst weh. Ich habe nur 24 Stunden am Tag, irgendwann zwischendurch muss ich schlafen und arbeiten, und ich finde, das ist dann irgendwie überflüssige doppelte Arbeit. Da würde ich mich also definitiv gegen wehren. Aber das ist ja jetzt hier nicht so ganz Thema, oder? Also es ging ja jetzt eigentlich darum, für mich persönlich würde es jetzt darum gehen, einmal für den Kreisverband Düsseldorf einzutragen, wann wir Stammtisch haben, wie oft wir Infostände machen, was wir für Arbeitskreise haben. Und das wird dann immer wieder kopiert, und sollte sich da was ändern, ja, dann ändere ich das halt mal. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Arbeitsaufwand. Nee, darum geht's ja auch nicht, weil ja nur eben, wie gesagt, ist eigentlich heute nicht Thema, aber ich sagte nur so eine allgemeine Meinung zu irgendwelchen Berichten. Was praktisch wäre. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, das ist halt genau das Thema, wo es die AG-Struktur für gibt. Da geht's ja auch um innerparteiliche Kommunikation und wie man solche Informationen weiter raustragen kann oder besser darstellen kann. Das ist aber tatsächlich hier nicht Thema. Was praktisch wäre bei diesem Formalfudern unten, will ich es mal nennen, wenn da dann nicht nur wie bisher drin steht, wie häufig findet er statt, sondern wirklich genau wann findet er statt und vielleicht auch den Standardort. Weil dann kann man mit den Infos von den anderen Orten auch was anfangen und hat einen zentralen Ort, wo man eben mal suchen kann, wenn man wissen will, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, wo man dann wann hin kann. Genau, dafür müsste dann die Vorlage geändert werden. Ich wollte noch was zu dem Vorredner sagen, der gerne eine Pflicht dafür einführen würde. Also sehe ich, nochmal möchte ich sagen, sehe ich als überhaupt nicht sinnvoll an. Erstmal, man kann es nicht erzwingen. Und das Zweite, wenn man sich dafür interessiert, was die Nachbarkreise machen oder mit denen in Kontakt treten möchte, weil man noch einen Versammlungsleiter braucht, sonst irgendwas nochmal fragen will, ob der rüberkommt, dann gehe ich, wenn ich gar keine Person aus dem Kreis kenne, auf die Wiki-Seite und gucke, ich zum Kontakt komme und spreche die direkt an. Also dafür habe ich das Regiomumble noch nie als Treffpunkt angesehen, ehrlich gesagt. Nee, also Pflicht finde ich auch schwierig. Also hatte das Regiomumble ja vorher auch nicht. Naja, meine Frage an dich, was machen wir mit der Statistik von wegen, wie oft trifft man sich und wie viele kommen da aktiv? Wird das in irgendeiner Weise benutzt? Jetzt vom Vorstand ausgewertet? Nee. Ja, oder macht also überhaupt heißt, irgendwer? Also ich wüsste keinen von uns, der irgendwie was jetzt groß draus hat, bleibt eigentlich werden kann, oder? Halt ein Angebot, ne? Naja, ich also, glaube schon, dass das also, letztendlich einfließt. Also einmal erstmal freut es mich auch, wenn woanders und bei uns mehr los ist. Ebenso tröstet es mich vielleicht auch, wenn ich feststelle, bei uns ist ein totaler Einbruch und ich höre, ja, bei uns ist auch alles total eingebrochen, dann weiß ich, aha, es liegt jetzt nicht an uns wenigen Aktiven, sondern es ist offenbar im Moment der Zeitgeist. Also das ist jetzt nicht statistisch ausgewertet und ich glaube, für den Vorstand ist es genauso, wenn er die Rückmeldung so kriegt, hey, es geht ab in den Kreisen oder alle sind schlafen gegangen, da müssen wir mal irgendwie vielleicht mal einen Akzent setzen. Ich glaube, so in der Form hat er schon Informationswert. Ja, genau. Also ich habe jetzt nach dem Regio-Mumble eine Mail dann an meine Vorstandskollegen geschickt, so, wir hatten Regio-Mumble, die und die Tendenzen habe ich so erkannt und wenn konkrete Probleme genannt wurden, dann auch so, Leute, die Probleme wurden genannt, dann guckt doch mal, ob ihr die lösen könnt, wenn ich sie jetzt dann nicht vor Ort lösen konnte. Und meistens konnte dann zumindest dann irgendein Kollege sagen, ja, ist schon mal in Arbeit oder so. Okay, dann macht es wenigstens halbwegs Sinn, wobei da ja eigentlich eine Tendenz reicht. Also ich wüsste jetzt, also ich würde sagen, umgekehrt, ich halte es für sinnvoll, dass man eben nur meldet, so hey, bei uns waren gerade total wenig, war bei euch auch, so nach dem Motto, das reicht. Brauche ich nicht jedes Mal für abfragen, wie viel es genau waren und dass der Rhythmus sich nicht ändert, ist eigentlich eher so üblich. Also das passiert ganz selten mal eigentlich, oder? Ja, aber du hättest doch mit diesem Eintrag wirklich irgendwann mal, wenn alle sich da auch eingetragen haben, eine tolle Übersicht über regelmäßige Stammtische und Arbeitstreffen. Die hätte man theoretisch im Wiki auch, wenn alle sich dran halten würden. Oder in dem Terminkalender, wenn alle sich dran halten würden. Oder in vielen anderen Orten, wenn alle sich dran halten würden. Das passiert aber nicht. Ich meine, die einzig relevante Zahl in dem Sinne, dass du halt irgendwie was daraus ablesen kannst, wäre ja im Prinzip die Anzahl der Aktiven oder vielleicht auch der Teilnehmer beim Stammtisch. Aber insbesondere bei Aktive ist die Definition so unklar, dass ich zum Beispiel weiß aus Aachen, dass die Angabe, wie viele Aktive wir in Aachen haben, man lässt sich um den Faktor 3 schwankt. Einfach weil das Verständnis, was das meint, halt schwankt von Personen, die am Regio-Mumble teilnimmt. Dementsprechend kannst du mit der Zahl eh nichts anfangen. Nee, genau, es ist ja nur eine Tendenz. Genau. Und ich fände es halt gut, also gerade, ich sag mal, ich finde das mit den Themen, wenn man Themen sammelt und darüber spricht, ziemlich gut als Idee, einfach weil Kommunalwahlen anstehen und ich weiß genau, ja, wie es bei uns im Kreis läuft und da denke ich mir manchmal so, boah, oh, ist noch ziemlich zäh. Und wenn man dann schaut, boah, ja, wie läuft's in den anderen Kreisen? Damit hast du, glaube ich, meiner, oder wie packen andere Kreise dann Infostände an oder auch den Kommunalwahlkampf? Das ist ja sicherlich ein Thema, was dann auch auftauchen wird in nächster Zeit und wo man dann auch oder als Themenvorschlag und wo man dann drüber sprechen können würde. Finde ich gut. Weil es einfach auch, ja, weil es Inspiration gibt. Vaku. Ja, Zeile 52, geänderte Vorlage für den PET-Anhang. Ich habe jetzt mal so reingeschrieben, was ich dachte oder was ich raushörte. Vielleicht können wir das irgendwie eben kurz zusammen abschließen. Ich finde das schon ganz gut. Wenn man das mit dieser Vorlage so macht, das scheint mir relativ sinnvoll, dann müsste man halt auch drauf achten, ich weiß nicht, wie das jetzt früher war, aber man müsste darauf achten, dass das halt nicht überschrieben wird beim nächsten neuen Pad, denn da muss halt nicht jeder nochmal neu alles eintragen, weil es sich ja sowieso nicht ändert. Nee, genau. Also ich habe ja eh immer das gleiche Pad als Regio Mumble Pad. Das ist in meiner Pad-Umgebung. Sieht man ja, Frau Meier at piratenpad.de. Da habe ich mir so irgendwann mal dieses Pad angelegt. Und das würde ja so da drin stehen bleiben. Und ich bräuchte ja dann theoretisch für die Themensammlung oben immer nur dann den oberen Teil austauschen und am Ende dann nochmal die Daten für den nächsten Termin oder so. Aber da das immer das gleiche Pad ist, kann man es tatsächlich ja drin stehen lassen und nur den Rest ändern. Ist ja kein Problem. Jo, wollen wir das so machen? Wollen wir das so festhalten? Gibt's da noch dringende Gegenstimmen? Stimmen? Weil dann würde ich nämlich dann auch jetzt morgen oder wann ich die Zeit finde, ich hoffe morgen, dann auch eine Mail rumschreiben auf der NRW-Liste, so, hallo, das haben wir gestern besprochen und so wird's in Zukunft laufen, stellt euch schon mal darauf ein. Ja, mach halt nur. Ich meine, wenn das halt irgendwie nichts wird, dann kann man es ja nach ein paar Mal wieder ändern. Ist ja kein Problem. Schön, gut. Ja, wenn wir da schon mal zu einem Konsens gekommen sind, das gefällt mir. Das ist schön. Das gibt mir Mut. Und dann würde ich die Diskussion auch an dem Punkt so abschließen. Dann bereite ich da eine Vorlage für ein schönes Protokoll vor und frickeln wir das zusammen. Und genau. Dann haben wir aber noch sonstige Dinge, die wir noch jetzt haben und besprechen können. Ich habe da nämlich mal unter Sonstiges diese Sache mit den Versammlungsämtern eingetragen. Da gab es schon ein Pad mit, nein, nicht ein Pad, sondern eine Wiki-Seite mit Rent a Versammlungsamt, weil der Vorstand TM wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also per Mail oder jetzt auf dem BPT wurde ich auch angesprochen, dass Versammlungsämter gesucht werden, dass es zum Beispiel eine AV ist und die Leute dort vor Ort, weil natürlich dann die meisten auch kandidieren, einfach noch keinen Versammlungsleiter haben oder keinen Wahlleiter und dann der Vorstand quasi gebeten wurde, sich zu kümmern. Dort gibt's schon diese Seite im Wiki und ich fänd's total gut, wenn sich Menschen, die sich Versammlungsleitungen oder Wahlleitungen zutrauen, sich dort eintragen könnten, um dann dort eine Liste zu haben mit Menschen, die man ansprechen kann. Also ich habe mich da selber auch eingetragen. Ich habe jetzt letztens mal unsere eigenen KMV das erste Mal Real-Life-Versammlungsleitung gemacht und in Düsseldorf. Und wer sich das zutraut, darf sich da gerne eintragen, weil dann kann ich immer sagen, so, guck mal, da gibt's eine Liste, sprech doch da Menschen mal an. Ja, weil ich aus dem FF theoretisch auch immer nicht wirklich weiß, wen man da, wer es alles gibt. Ich finde das auch eine super Idee und bisher stehen da eigentlich, ich sag mal, so ein paar Berühmtheiten drauf und ich glaube, dass es ganz, ganz viel mehr Leute noch gibt, die schon etliche AVs geleitet haben oder etliche Male Wahlleitung gemacht haben und ja, ich denke, dass der Bedarf da wirklich ist. Ich trage mich auch noch ein. Juhu! Und ich sag's euch, meistens, vor allem wenn man zum Beispiel so nette KVs erwischt wie den Düsseldorfer, die waren total diszipliniert, dann klappt das auch als Neuling. Also dann klappt das auch als Neuling gut und macht das doch mal. Probiert es aus. Ich mache hiermit Werbung dafür. Weil ich weiß genau, da werden total viele Leute gebraucht und es wird ja in vielen Kreisen mehrere AVs geben. Gab's ja auch schon. Und bis April, glaube ich, bis die letzten dann alle abgegeben sein müssen, wird es da sicherlich noch viele Veranstaltungen geben und Regionalwahlprogramme werden abgestimmt. Und genau, da werden viele Menschen gebraucht. Hiermit Werbung. Werbeblock zu Ende. Nächster Werbeblock, TDPA 14.1. Yo. Da macht bestimmt die Vaku-Werbung. Na klar, kann man ja nicht ganz nicht oft genug sagen. Ich schicke das auch nochmal demnächst über die NRW-Listen. Also ganz wichtig wäre, dass sich die Leute, die teilnehmen wollen, eintragen, damit wir wissen, wie viele wir werden. Slots funktioniert schon ganz gut. Es ist eigentlich jetzt quasi schon fast voll. Ein paar Informationen fehlen da noch im Wiki, weil die noch nicht so vollständig sind und jetzt nur eben in Bochum mehr mal eben so im Vorbeigehen gesagt worden sind. Ja, die Links sind alle da. Tragt euch ein. Tragt euch auch als Interessen bei den Slots ein. Das ist auch wichtig für die Raumvergabe. Und gebt das halt eben auch an eure regionalen Listen weiter. Ist das wieder die gleiche Location, diese Schule? Ja. Okay, danke. Da wird es auch einen Slot von besagter AG-Struktur geben. Das heißt, wenn ihr Kritik und was auch immer und mehr darüber erfahren wollt, was wir uns bis jetzt gedacht haben, kommt dort vorbei. Werbeblock Ende. Es geht gerade um TDPA. Ist jemand von dem AK Kommunalpolitik NRW hier? Ja. Ich habe jetzt was eingetragen da für den AK Kommunalpolitik NRW. Ich bin aber nicht mal Mitglied. Ich finde es aber wichtig, dass der Kommunalwahlkampf einen eigenen Slot bekommt. Hast du Lust, das zu übernehmen von mir? Hast du es ins Pad eingetragen, Clay? Ja, eben gerade. Okay, das verlinke ich auch nochmal. Da ist Ortsmitgliederversammlung Kohlheim. Da habe ich die Sitzungsleitung. Tut mir leid. Alles klar. Gut, ich lasse das jetzt so. Ich schicke das dann auf die AK Kommunalpolitik NRW-Liste und wenn jemand was dagegen hat, dann soll er schreien. Also ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn jemand anders es leitet, aber sonst mache ich das. Ich leite dann weiter zur regionalen Vernetzung. Jemand aus wird sich bestimmt jemand finden. Gut. Das ist doch schön. Dann steht da jetzt, nächster Werbeblock, Antras Archiv Kommunalpiraten. Ja, das hatte ich eingegangen, weil da eben jemand im Mumble danach fragte, nach dem Link dazu. Genau, gerne mal reingucken, guckt euch das an. Ich habe es mir selber auch noch nicht angeguckt, deshalb... Das ist eine Zusammenarbeit von Niedersachsen, Berlin und Hessen damals gewesen. Und da sind einige interessante Sachen drin, die auch bei dem Acker-Kommunal-Piraten-NRW-Dings noch nicht drin sind. Genau, da wollte ich nämlich Bescheid wissen, weil ich mir jetzt auch ein Kommunalprogramm hier zusammenstellen möchte und mal gucken will, wie andere das machen. Also da findest du auf jeden Fall noch Anträge, die nicht im Programm vom AK Kommunalpiraten NRW links sind, was wir letztens zusammen erarbeitet haben oder aus mehreren Kreisen zusammen gemacht haben und dann irgendwie lektoriert haben. Ja, umso mehr, umso besser, ne? Umso vielschichtiger kann man genau da arbeiten. Hatte noch jemand den Link zu dem fertigen gemeinsamen Kommunalwahlprogramm? Ja, habe ich auch. Kleinen Augenblick. Das von NRW meinst du jetzt, ja? Genau. Ja, Moment. Suche ich gerade raus. Ich muss mich mal für heute verabschieden. Ich habe noch einen anderen Termin in einem anderen Mammelraum. Man sieht sich hoffentlich nächsten Monat wieder. Tschüss. So. Stell was gut. Irgendwer, welchen Link meinst du? Sorry, ich habe Carsten adressiert. Ich wusste nicht, dass er mir privat geschrieben hatte. Okay. Ich kann dir die drei schicken, gleich. Wieso drei? Ich habe nur einen. Ja, ich habe schon mehrere gesammelt. Beziehungsweise gesammelt bekommen, ne? Ja, dann hau die doch mal bitte ins Pad, damit die alle haben. Ist der Milano gerade da? Jo. Können wir mal kurz nach unten gehen? Jo. Kann ich noch kurz für was Werbung machen? Ich habe den Link unten schon reingestellt. Es geht um ein Seminarwochenende Kommunalpolitik und Ratsarbeit. Wir möchten unsere hoffentlich zahlreichen zukünftigen Ratsherren und Ratsmitglieder, ich sag mal, auf die Arbeit direkt an Tag 1 vorbereiten. Es ist klar, dass man an einem Wochenende nur ein 1x1 kriegt, aber ich glaube, wir haben einen guten Plan bisher zusammengestellt, ist noch alles sehr vorläufig. Das Ganze ist in Kerpen, kurz vor Köln, und wir würden uns freuen, euch da zahlreich begrüßen zu dürfen. Anmeldung findet ihr auf der Wiki-Seite und für nach der Veranstaltung auch Möglichkeit für Feedback zu geben, beziehungsweise so viele Vorträge wie möglich dann auch im Druck haben. Ich finde jetzt keinen Link. Ach, ich habe ihn in den Mumble-Chat fahrerweise gepostet. Ach, super. Nee. Das ist anders, aber am besten immer Links dann auch ins Pad posten, damit sie nicht verloren gehen. Ja, oder Zeile 81. Und nochmal den Namen der Veranstaltung. Kommunal- und Ratsarbeit. Ich kann da nicht. Ich glaube, das ist schade. Mein Kreis gründet da einen KV. Ja, ihr hört mich resigniert. Und nochmal im Mumble-Chat. Supi, danke. Gerne. Wie Ennepetal kriegt einen Kreis, Vorstand? Also Ennepe-Ruhr-Kreis, die wollen am 18. wohl einen KV gründen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es funktioniert, aber ja, es gibt da Menschen, die das tun wollen. Aber da wird ja drüber abgestimmt. Das ist dann der Bericht aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Es soll ein KV geben. Genau, Berichte, jetzt steht da, jetzt hat der Geber will unbedingt was sagen. Ja, wir haben uns einen Spaß gemacht und haben einen NSA-Infostand gebastelt. Das heißt, wir haben einen Aluklapptisch dahin geschleppt, eine alte Satellitenschüssel, ein Stativ und alles, was irgendwie nach Antennen- oder Abhörequipment aussah. Klingt erstmal total banal, aber der Witz dahinter ist, man macht halt ein schönes Bild. Also die Leute bleiben stehen, die gucken komisch und wenn man die Presse vorher einweiht, kriegen die einfach hübsche Bilder. Die sind natürlich dann ein super Aufhänger für die passende Krypto-Party danach. Und das hat bei uns so gut funktioniert, dass tatsächlich 17 Leute, davon nur vier Statisten, also im Prinzip Piraten, vorbeigekommen sind. Und wir eine relativ coole Krypto-Party gemacht haben, die sich ganz bewusst an Anfänger richtet, halt um diese Schwelle niedrig zu halten, die Leute erstmal zu sensibilisieren. Die Folge danach, das haben wir auch schon geklärt, datenschutzrechtlich, ist, dass wir jetzt eine Liste einrichten werden für interessierte Bürger einfach, mit denen wir halt schon mal diesen Kontakt haben, wo wir dann einfach weitere Termine darüber kommunizieren können, die wir halt haben, auch unabhängig vom Krypto, einfach überhaupt eine Mailingliste anzubieten. Hat sich, genau, das mit dem Fernsehen, ich kann den Link dann auch gleich mal posten. Das kam vor 2 Stunden, irgendwas WDR. 18.05 Uhr, ich hab's gesehen. Ich hab dich gesehen. Dabei habe ich mich so gut versteckt. Du hast da was erklärt auf einer Krypto-Party. Entschuldigung. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das Praktische dabei ist, dass das Material mehr oder weniger komplett bei mir ausgeliehen werden kann. Das heißt, ihr braucht euch eigentlich nur zusammenzucken, sagen, ja, wir wollen das, sagt, wenn ihr es haben wollt und kann man hier abholen. Wo ist das GbR? Ich sitze in Korschenbruch, das ist ein kleiner Ort zwischen Gladbach und Neuss. Ah, okay. Hau doch mal den, ich habe gelesen in meiner Timeline, der Bericht wurde schon nach YouTube befreit. Kannst du den? Ja, also, ich suche ihn bereits. Ansonsten suche ich selber gleich. War auf jeden Fall sehenswert. Ja, Sekunde. Das war ein super Ding. Die haben den Lambda wieder belungert und dann rennen die wieder mit Kameras über unsere Infostände und stehen immer im Weg rum und so. Aber ansonsten war der Bericht echt ganz brauchbar. War ja Viertelstunde, war ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Der war in Ordnung. Ich fand's so ein bisschen traurig. Wahrscheinlich werden sie dann im Landtag, wenn die Piraten reden, wieder dran vorbeiführen oder so. Stell doch mal dein Push-to-Talk an oder so. Genau, da ist der Link. Ich habe ihn schon gesucht. Da war jemand schneller. Bei mir ist er nur kurz. Ja, auf jeden Fall, das ist der Link. Und lustigerweise, das ist ja keine Presse anwesend, der Typ ist uns tatsächlich sehr wohlgesonnen. Allerdings ist das halt immer ein Problem. Also er sagt selbst, der Einfluss von wegen Leute, die... jetzt irgendwelche Ressortleiter oder so ein Kram haben da gar nicht so enorm viel Einfluss drauf. Also die sagen einem nicht, aktiv macht da nichts, sondern die sind einfach froh, wenn die im Landtag einfach mal abhauen können und eben nicht alles mitnehmen müssen, weil die müssen den Kram ja auch noch schneiden, zusammenbauen und so weiter. Die freuen sich auch über ein paar Minuten frei und dann gehen die halt bevorzugt irgendwie bei den Piraten, weil es auffällt, wenn die CDU fehlt. So muss man es sehen. Also es ist in vielen Fällen noch nicht was mehr Bosartigkeit oder irgendwas gegen uns. Sondern einfach mangelndes Interesse. Im Sinne von, wenn wir fehlen, fällt es nicht auf. Wenn die CDU fehlt, kriegen die einen auf den Sack. Dann müssen wir den in die Eier treten, wenn sie uns bringen. Ja, richtig. Und das ist eben so Sachen, eben Bilder liefern. Die freuen sich immer über Bilder, egal was. Also Beispiel eben die Schreibmaschinen im Schleswig-Holstein, war es, glaube ich, Parlament. Das sind Bilder, die bringen die. Weil das einfach, du kannst Bilder eben immer verkaufen. Das ist beim Fernsehen halt so. Das ist bei Zeitung nicht anders. Die wollen halt auch Bilder drucken. Texte liest keiner. Ja. Ach genau, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Bilder, die wir gemacht haben, sind von dem Infostand, sind natürlich nicht nur in diesem Artikel gelandet, den ihr jetzt auf YouTube nachher gucken könnt, sondern natürlich auch in der Rheinischen Pest, eine beliebte Tageszeitung hier, die uns sonst auch sehr gerne ignoriert. Und ich glaube, die WZ hat sie auch irgendwo mal erwähnt zumindest. Aber alles das hatten wir vorher noch nicht und wir haben wirklich unsere Pressemitteilung mehr oder weniger 1:1 abgedruckt. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ich habe mitgekriegt, das war ja jetzt ist ja noch nicht so lange her, ne? Ja, das war kurz vor Weihnachten, weil wir es unbedingt noch in so halt reinkriegen wollten. Wir wollten den natürlich die Leute mitnehmen, deswegen auch der dezente Weihnachtsbaum im Hintergrund. Und das musst du halt optimalerweise noch zeitlich irgendwie in den Bericht reinpacken, damit das Ganze irgendwo abgeschlossen ist. Weil es hätte nicht funktioniert im Filmbeitrag, wenn der nur die Aufstellung gesehen hätte oder eben nur die Idee auf dem Stammtisch, sondern sollte eben abgeschlossen sein. Und so war das halt, die Idee auf dem Stammtisch vorstellen, die Ausführung später auf dem Marktplatz und die anschließende Krypto-Party, zu der wir halt aufgerufen haben. Und deswegen war das eigentlich sehr schön abgeschlossen und filmtechnisch optimal. Ich habe mir das schon angeschaut, es ist super gewesen. Es sieht richtig gut aus, hört sich gut an. Und genau das meine ich. Man muss halt wirklich Bilder liefern. Das ist zwar lästig, aber ist nun mal, jede Form von Presse macht heute Bilder. Und Bilder verkaufen einfach. Und diese Reaktionen waren so geil. Von den Leuten, die sich dann nicht getraut haben, an dieser blöden, kaputten Satellitenschüssel auf dem Stativ vorbeizugehen, weil die sich einfach wunderten, was das denn da alles ist. Und die sind tatsächlich im Bogen um uns rumgegangen. Aber natürlich, wenn man sie fragt, sind sie nicht zu verbergen. Ist ja klar. Verrückt. Okay, ich muss auch weiter zur nächsten Sitzung. Ich sag mal tschüss, bis im nächsten Monat. Mach's gut. Tschüss. Ja, fand ich auf jeden Fall ein sehr schöner Bericht. Sehr sehenswert, guckt es euch an. Habt ihr Fragen dazu? Sonst könnten wir eigentlich schon zum nächsten Thema kommen. Ich glaube, da steht dann Ende der Sitzung oder so. Es sei denn, du hast noch ganz viele 30 Themen oder andere Menschen wollen auch noch Themen sagen. Wäre eher der weniger aufregende Teil im Sinne von, wir lektorieren gerade unser Kommunalwahlprogramm, wir treten die Leute von der Verwaltung auf die Füße, damit die endlich ihre Termine Bescheid sagen und wir einladen können und so ein Kram. Das ist gut. Ansonsten die normale Schwankung so eigentlich so Richtung Weihnachten, dass halt mal mehr, mal weniger Leute da sind, das ist aber auch um die Uhrzeit, um die Jahreszeit normal, dass die Leute gerade zufällig ein paar Weihnachtsfeiern hatten und jetzt erstmal froh sind, wenn sie sich von dem ganzen Scheiß erholen können und das Wetter ist doof und überhaupt, dann ist halt normal, ein paar weniger kommen, aber sonst ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wollen andere Kreise auch noch außergewöhnliche Aktionen, die sie gemacht haben und unbedingt mitteilen möchten, uns daran teilhaben lassen? Wenn Wirkungstreffer sich nicht rührt, dann rühre ich mich. Also ihr habt diese tolle Kommunalveranstaltung, genau. Ja, die tolle, große Kommunalwochenende heißt es in Wirklichkeit. Aber es gibt noch was anderes, nämlich einen Aufruf. Wir sind gerade dabei, die ganzen Gebietskörperschaften, die Direktkandidaten für die Gebietskörperschaften zusammenzuklöppeln und brauchen noch jede Menge Direktkandidaten. Also wer von den weit verzweigten, vernetzten Piraten, Verwandte, Bekannte, Geliebte, ehemalige Geliebte, ich weiß nicht, was noch, Bewährungshelfer und was es alles gibt hier im Rhein-Erft-Kreis, wohnen, leben oder auch nur vegetieren hat, der möge sich bitte dringend schnellstens bei uns melden. Das gleiche gilt für Kreis Hamm. Bei Vegetieren und Rhein-Erft-Kreis, da kommen wir wieder ganz blöde Büchel-Schumacher-Witz, Entschuldigung. Der ist auch in Grenoble und nicht im Rhein-Erft-Kreis. Übrigens, was Michael Schumacher angeht, auf unserer tollen Blogseite findet ihr Genesungswünsche, die Piraten KV Rhein-Erft extra an Michael Schumacher gerichtet hat. Und hat er geantwortet? Naja. Entschuldigung, ich schäme mich. Nein, das ist wirklich nett. Ich halte das für sinnvoll. Das ist eine Persönlichkeit des Kreises. Er ist Ehrenbürger und alles. Also mal ehrlich, das ist angemessen, das ist okay. Nee, finde ich auch okay. Bernd, wie viele Direktkandidaten fehlen euch denn noch? Also für die einzelnen Gemeinden, also Städte, fehlen noch zum Teil in 20er-Packs, also im Dutzend auf alle Fälle. Kreismäßig sind wir, glaube ich, durch, aber wir würden halt gerne, wenn es geht, halt noch ein paar Stadträte entern. Und da fehlt halt noch alles Mögliche. Ich höre mich mal um. Das ist nett. Die Situation kenne ich. Das ist eigentlich so die Grundsituation. Das andere ist, die andere Seite ist die Abweichung. Also die paar wenigen Städte, die tatsächlich da schon die Hälfte besetzt haben oder voll besetzt haben, sind die absoluten Ausnahmen. Ich bin hier in Korschenbruch. Hier wohnen zwei aktive Piraten. Insgesamt sind, glaube ich, 5 oder 6 hier gemeldet. Damit reiß ich genau gar nichts. Da brauche ich nicht anfangen. Ja, also wir haben bei uns im Kreis, wir sind ja auch 9 Städte. Wir haben erstmal ein Pad aufgemacht, so, wo wollen aktive Piraten denn in den Stadtrat? Wer will tatsächlich kandidieren und da rein? Und da, wo man schon mal keinen aktiven Piraten findet. Klar, wir haben jetzt in der Satzung oder was drinstehen, man kann auch Leute nehmen, die keine Piraten sind. Aber das ist dann nicht sinnvoll, wenn überhaupt kein Pirat kandidiert. Richtig, die sollen ja unterstützen und nicht, also so, ja, herzlichen Glückwunsch, du machst jetzt Piratenpolitik. Also man muss doch genau. Wenn man jetzt, ich kenne das nur mit kreisfreier Stadt. Wenn da jemand jetzt nicht im Bezirk wohnt, kann jemand für eine Bezirksliste kandidieren, wenn er nicht in dem Bezirk wohnt? Nein, du musst entweder in dem Bezirk wohnen oder dort als Direktkandidat sein. Genau so war es. Ne? Hab ich anders in Erinnerung, soweit ich weiß, ist die Stadt das einzig Wichtige. Das heißt, wo ich jetzt in Korschenbruch wohne, ist total egal, in welchem Dorf. Hauptsache, ich wohne in Korschenbruch. Nee, du kannst mal Hans Emanuel fragen oder auch Blog lesen und so. Das ist ja, wirklich genauso. Das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Du musst entweder Direktkandidat für den Bezirk sein oder da drin wohnen. Vielleicht gibt es noch eine Unterscheidung zu irgendwie normalen Kommunen, also nicht kreisfreien Städten, aber ich bezweifle es eher. Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass man im Wahlgebiet wohnen muss, unbedingt im Wahlbezirk. Ja, wir reden jetzt von, jetzt müssen wir unterscheiden. Also das eine ist, ich spreche jetzt von kreisfreien Städten, das eine ist der Stadtrat, es ist egal, wo ich wohne im Stadtgebiet. Hauptsache, ich wohne irgendwo im Stadtgebiet. Dann kann ich für die Liste kandidieren. Das andere sind die Bezirke, die einzelnen Teile der Stadt. Und da kann ich nur auf die Liste, wenn ich entweder Direktkandidat bin für diesen Bezirk, dann muss ich nicht dort wohnen. Oder, also ich kann auch Direktkandidat für den Bezirk sein, ohne dass ich in dem Bezirk wohne. Und dann kann ich auch Liste kandidieren. Oder aber ich wohne in dem Bezirk und bin selbst nicht Direktkandidat. Ach so, es geht um Bezirksvertretung. Genau. Ach genau, ich habe was vergessen, wo ich denn schon mal hier bin, weiche es wieder ein bisschen ab. Aber ich habe, ich glaube auf dem LPT auch schon mal gesagt, ich habe einen Scanner, der ist sehr, sehr mächtig. Und ich scanne damit große Dinge, zum Beispiel den Haushalt vom KV Düsseldorf jetzt schon zweimal. Und für die anderen armen Schweine, die ihren Haushalt oder ähnliche Dokumente eben nur auf Papier kriegen, biete ich nach wie vor diesen Dienst an, dass man mir den Scheiß irgendwie zukommen lässt und ich mache da dann auch so eine Datei. Super. Du hast ihn zweimal gescannt? Ja, beide vorläufigen Versionen. Ach so, alle paar Monate, jetzt schon, du hättest... Nein, alle paar Monate überlegen sich auch, wir ändern ein paar Sachen, sagen dir aber nicht was und hier ist das neue Buch. Viel Glück. Okay. Stellt Düsseldorf das Ding nicht per PDF rein? Nein, die kriegen tatsächlich Bücher, PDFs gibt's nicht, weil sonst müsst, weil ja eh alle zwingend eine Kopie haben müssen und weil ein Einzelner das dann nicht hat, dann kriegen eh alle auf Bücher. Und die Qualität ist grausam, weil die Dinger... von der PDF, vom Druck gescannt, wieder gescannt, im Buch gedruckt werden und ich muss sie dann als letztes scannen und die Nachbearbeitung dauert auch so gut 2,5 Stunden. Das ist echt toll. So, also so größenordnungstechnisch braucht man dafür 6,5 Stunden und das sind dann sowas um die, ich glaube, 3000 Seiten oder so. Kannst du auch Bücher scannen? Nicht zerstörungsfrei. Okay. Aber ich kann gezielt zerstören, also im Sinne von die aus dem Band raus sägen und dann scannen, das geht. Alles klar. Aber das Angebot ist super. Ich hoffe, wir können das irgendwann in Anspruch nehmen. Weiß jemand, wie man Vorlagen, also Protokollvorlagen ändert? Du musst direkt im auf Wiki? Die Seite der Vorlage. Du musst direkt auf die Seite der Vorlage. Die ich zwinge einfach, Vorlage, wenn ich... Ja, okay. Ich weiß aber nicht, wie du diese Vorlagenseite findest. Es gibt ja so eine Liste von Vorlagen, vielleicht kommst du da irgendwie weiter. Müsste Kategorie Musterprotokoll sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich werde dann irgendjemanden, die Vaku ist doch eine Wiki-Gärtnerin, die kann das doch. Nee, irgendjemanden dann zwingen, wenn ich das neu gemacht habe, das dann da reinzustellen oder so. Ja, ich kann mal gucken, wenn du die Info rüberschickst, gucke ich mal, ob ich das Musterprotokoll finde. Ja, ich gebe ja zu, ich bin kein Wiki-Profi. Ich bin froh, wenn ich das dann so irgendwie syntaxmäßig hinkriegt, dass es klappt und so. Und ein Protokoll reinstelle. Ich weiß sogar mittlerweile, wie man neue Seiten erstellt, aber diese Musterprotokolle sind mir noch ein Rätsel. Ja gut, gibt's noch wichtige Themen? Ansonsten würde ich mich die Sitzung gleich schließen. Ja gut, dann schließe ich hiermit die Sitzung und der nächste Termin ist der 5.2.2014, ein Mittwoch. Das passt hervorragend, auch mir in den Kram. Donnerstag ist ja immer schwierig. Aber genau, dann machen wir dann am 5.2. wieder ein Regiomumble, dann nach dem neuen Prinzip, was wir uns heute ausgedacht haben, was ich sehr gut finde. Okay. Vaku, bevor du wegrennst, habe ich... Halt, warte mal eben. Ich beende dann erstmal die Aufnahme, ne? Ganz genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Okay. Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.